Kundgabe 569. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.9.1938. Allmacht und Weisheit. Nicht Willkür. Anmaßung. Allem, was auf Erden von mir geschaffen, liegt eine weise Absicht zugrunde. Und um dieses zu verstehen, leite ich euch in die Sphäre, da ihr geistig begreifen lernt. Und wenn es euch auch scheinet, als walte Gott nur willkürlich, so genügt ein Betrachten der göttlichen Schöpfung, und es wird euch klar werden, dass euer Denken weit gefehlt war. So ihr euch verbindet mit geistiger Kraft, fällt alle Erdenschwere von euch ab. Ebenso wird jede geistige Arbeit immer besser vonstatten gehen, wenn sich der Geist zu trennen vermag von aller Materie. Nun gehen euch fühlbar jene Kräfte zu, die Außerordentliches zu leisten fähig machen. So auch waltet der Geist Gottes in der Natur im gleichen Verhältnis zu den Dingen, die außerhalb der gerichteten Schöpfung stehen. Das heißt, es wird sich in der Materie stets die Allmacht Gottes äußern, im Geistigen aber die Weisheit des göttlichen Schöpfers. Da sich nun Weisheit und Allmacht in jedem Werk der Schöpfung kundgibt, so wird eben auch ein jedes dieser Werke nicht der Willkür Gottes sein Dasein zu verdanken haben, sondern zu bestimmtem Zweck und Sinn geschaffen sein. Es wird alles einem weisen Sinn entsprechen und so nach sowohl in geistiger als auch in materieller Hinsicht die Weisheit Gottes ausstrahlen und bezeugen einem jeden denkenden Menschen. Aller Hinweis aber auf eine solche Art wohlgefügte, planmäßige Schöpfung genügt dem Menschen nicht, dass er sich vollgläubig und vollvertrauend der göttlichen Allmacht überlässt, sondern immer hadert der Mensch mit Gott, ob seines ihm auferlegten Schicksals, und erkennet alle Maßnahmen der ewigen Gottheit nicht als weise und wohlbedacht an. Er murret und klaget und kann doch in seinem kleinen Verstand nicht begreifen, wie wenig Urteilskraft ihm selbst innewohnet. Darf ein Mensch sich überhaupt anmaßen, was je durch den Willen Gottes geschieht, zu beanstanden oder zu verurteilen? Und dennoch vergeht sich der Mensch so oft gegen das Gebot der Liebe zu Gott. In tiefster Demut sollte er alles in Empfang nehmen, was über ihn kommt, ob Gutes oder Schlechtes, und immer nur bedenken, dass alles einem weisen Zweck entspricht. Trachtet er danach, seinen Geist zu entwickeln, so muss er bald erkennen, dass er in allem Geschehen ein so sichtbares Eingreifen der ewigen Gottheit erlebt und dass von dieser Gottheit alle Fäden der ewigen Schöpfung ausgehen. Somit also das gesamte Weltall der Beweis ist von der göttlichen Liebe, die sich kundgibt in allen Dingen auf und über der Erde und seine unendliche Weisheit und Allmacht bezeugt. Amen.